Der gütige Besuch aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der gütige Besuch. Ein offener Kopf, ein munterer Geist, kurz, einer von den feinen Leuten, die ihr Beruf zu Neuigkeiten nie denken, ewig reden heißt, die mit Gewalt es haben wollen, dass Kluge närrisch werden sollen. Ein solcher Schwätzer trat herein, dem Dichter den Besuch zu geben. »Oh«, rief er, »welch ein traurig Leben! Wie, schlafen Sie denn nicht bei Ihren Büchern ein? So sind Sie denn so ganz allein und müssen gar vor Langeweile lesen? Ich dachte es wohl, drum kam ich so geschwind.« »Ich bin«, sprach der Poet, »noch nie allein gewesen, als seit der Zeit, da Sie zugegen sind.« Ende von »Der gütige Besuch«, aufgenommen von Sonja.